Kommunistenkneipe. Der kleine Büchertisch mit Harro. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, willkommen zur inzwischen 8. Folge unseres kleinen Büchertischs. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit einem kleinen Büchertisch-Special. Wenn ihr häufiger den kleinen Büchertisch hört, wisst ihr, dass wir Bücher des Papirossa Verlags, insbesondere aus ihrer Reihe Basiswissen, hier in Kurzform abbilden. Als kleines Special verlassen wir heute mal die klassische Bücherwahl und widmen uns einem brisanten Klassiker. Aber auch für das heutige Buch gilt, wie immer, eine Zusammenfassung, eine Einführung kann nicht vollständig sein. Und das soll sie auch gar nicht. Wir möchten mit diesem Kurzformat Interesse wecken für die weitergehende Auseinandersetzung mit einem Grundbegriff oder einem historischen Thema oder wie eben im heutigen Special mit einem Grundlagenbuch der Geostrategie. Das Buch, das wir heute vorstellen, heißt im Originaltitel The Grand Chessboard und stammt aus der Feder von Brzezinski. Der deutsche Titel lautet Die einzige Weltmacht und im Untertitel Amerikas Strategie der Vorherrschaft und der Kampf um Eurasien. In der geopolitischen Literatur des späten 20. Jahrhunderts nimmt das Werk Die einzige Weltmacht von Brzezinski einen ganz besonderen Platz ein. Nicht deshalb, weil es eine marxistische Kritik des globalen Kapitalismus wäre. Das ist es ganz und gar nicht. Vielmehr spricht aus diesem Buch die Stimme eines der einflussreichsten Architekten der US-Außenpolitik nach dem Kalten Krieg. Ein bekennender Antikommunist, ein strategischer Planer, der die Welt nicht bloß beobachtet, sondern eben mitgestaltete. Gerade deshalb ist es von besonderem Interesse, sich als Marxist, als Marxistin mit diesem Werk auseinanderzusetzen. Nicht, um es im Ganzen zu verwerfen, sondern um das offen Geäußerte sichtbar zu machen, was in anderen Diskursen oft verschleiert bleibt. Brzezinski liefert in Die einzige Weltmacht eine ehrliche, weil interessensgeleitete Beschreibung der globalen Ordnung unter US-amerikanischer Herrschaft. Während linke Kritik die internationalen Finanzinstitutionen wie den IWF, die Weltbank oder WTO als Instrumente imperialer Machtausübung analysieren, spricht Brzezinski selbst ganz offen davon, dass diese Institutionen Teil eines strategischen Arsenals sind, das der Sicherung und Ausweitung der US-geführten Weltordnung dient. Was in marxistischer Analyse als ideologiekritisches Ergebnis erscheint, ist bei Brzezinski einfach strategisches Kalkül. Der Unterschied liegt somit nicht primär in der Analyse der globalen Kräfteverhältnisse, sondern in der Bewertung ihres normativen Gehalts. Also wo Marxisten von imperialistischer Dominanz sprechen, erkennt Brzezinski ein notwendiges Ordnungsprinzip. Der Zustand einer globalen US-Hegemonie ist für ihn kein zu überwindender Missstand, sondern ein Idealzustand. Stabil, lenkbar, aus seiner Warte demokratisch und im eigenen Selbstverständnis. Diese Ehrlichkeit, die sich nicht als moralisches Bekenntnis, sondern als nüchterne Herrschaftsanalyse tarnt, macht sein Werk so brisant. Es erlaubt Einblicke in das Denken der Macht, die sich ihrer eigenen Interessenslage bewusst ist und diese mit dem Anspruch universeller Gültigkeit auch verknüpft. Sprechen wir zunächst über den Autor Brzezinski, Zbigniew Brzezinski. Er gehört neben Henry Kissinger und Samuel P. Huntington zu den einflussreichsten US-amerikanischen Geostrategen der Nachkriegszeit. Geboren ist er 1928 in Warschau und aufgewachsen in Kanada und den USA. Er war zeitlebens ein entschiedener Antikommunist und überzeugter Vertreter einer US-geführten Weltordnung. Seine politische Laufbahn begann unter der Regierung Lyndon B. Johnson, unter anderem verantwortlicher Präsident für den Vietnamkrieg. Den Höhepunkt erreichte die Karriere von Brzezinski jedoch als nationaler Sicherheitsberater unter dem Präsidenten Jimmy Carter. Das war die Legislatur 77 bis 1981. Aber auch danach blieb Brzezinski ein zentraler Akteur im außenpolitischen Establishment. Bei George Bush Senior war er Mitglied der National Security Advisory Task Force und prägte weiterhin strategische Debatten über die globale Ausrichtung der USA. Institutionell war Brzezinski eng mit dem Zentrum für strategische und internationale Studien, heißt im Englischen CSIS, verbunden, einem der einflussreichsten Thinktanks in Washington. Außerdem lehrte er an der Johns Hopkins Universität und galt als eine der wichtigsten intellektuellen Stimmen der US-Außenpolitik. Und dabei war er immer stets mit einem klaren Fokus auf die Sicherung amerikanischer Vorherrschaft in einer Welt. Reden wir über die Architektur dieses Buchs. Es ist 1996 erschienen, mit eben dem genannten Titel Die einzige Weltmacht. Ja. Und auch das Buch an sich hat einen sehr, sehr strategischen Aufbau. Brzezinskis Buch, das ja im Original The Grand Chessboard, ja, ist kein theoretisches Werk. Zumindest kein theoretisches Werk im akademischen Sinn, sondern ein strategisches Handbuch eher. Teilweise lesen sich seine Prognosen sogar wie, ich würde sagen, ein Drehbuch für die Gegenwart. Es ist präzise gegliedert, folgt einer ganz klaren inneren Logik und dient einem bestimmten Zweck. Und zwar die globalen Interessen der Vereinigten Staaten im postsowjetischen Zeitalter zu formulieren. Also genau die 5 Jahre postsowjetische Zeit nach dem Ende der Sowjetunion und dem Erscheinen dieses Buchs. Ja, er gibt strategische Handlungsempfehlungen und unterfüttert diese. Die Architektur des Buchs ist dabei so angelegt, dass sich die geopolitische Diagnose Schritt für Schritt in eine normative Strategie der Machtsicherung überführt. Es lässt sich ganz grob einteilen in 3 größere Abschnitte. Zunächst eine Diagnose und ein historischer Rahmen. Dann eine strategische Analyse des eurasischen Raums und im 3. Teil eine Perspektive und eben Handlungsempfehlungen. Die Diagnose und der historische Rahmen. In diesem Teil beginnt Brzezinski mit einem historischen Rückblick auf die Entwicklung von Imperien und geopolitischen Konstellationen. Wenn Brzezinski von Imperien spricht, bemüht er einen bürgerlichen Imperialismusbegriff, bei dem er keine Klassenstruktur, also es geht nicht um Sklavenhaltergesellschaften oder feudalistische Gesellschaften, sowas rechnet er nicht mit ein, sondern es geht um eine eher tautologische Selbstzweckexpansion. Also der Zirkelschluss wäre zum Beispiel, Imperien führen Kriege, weil sie imperiale Interessen haben. Oder, genauso tautologisch, Mächte wollen wachsen, weil sie Mächte sind, in sich selbst geschlossen. Eine Beschreibung von Staatsinteressen als intrinsisch, also der Staat hat intrinsisch, naturwüchsig, idealistisch das Bestreben zu expandieren. Ja, das ist eine idealistische Betrachtung, und zwar eine bürgerlich idealistische. Analytisch ist das sehr schwach. Das Ganze ersetzt quasi ganz konkret eine Analyse, diese Prämisse. Beziehungsweise sie ersetzt sie nicht, sie tritt genau an diese Stelle von der Untersuchung der Kapitalverhältnisse, der Klasseninteressen, der Akkumulationszwänge und so weiter. An diese Stelle treten diese tautologischen Prinzipien, dieser Zirkelschluss, Imperien führen eben Kriege, weil sie halt eben Imperien sind. Ersetzt wird das dann durch verallgemeinerte Narrative nach Ordnung, Stabilität oder Sicherheit, Nationalismus und so weiter. Diese Narrative sind nicht falsch, weil sie lügen oder dass es das nicht gäbe. Natürlich gibt es das. Es geht darum, dass sie verschweigen, für wen die Ordnung stabil ist und für wen Sicherheit gesichert wird. Staat als klassenunabhängiges Konstrukt wird hier gezeichnet. Für eine bürgerliche Ideologie ist das auch erstmal nicht besonders widerspruchsvoll, sondern im Einklang mit der Ansicht der Welt. Marxisten wiederum kommen ohne Klassenanalyse und Verständnis der jeweiligen politischen Basis, also politischen Ökonomie des gesellschaftlichen Produktionsverhältnisses, analytisch nicht besonders weit. All das kann Pryszynski überspringen. Pryszynski hat die Diagnosen, die er liefert, auch gar nicht im Sinn, klassenanalytisch herzuleiten, ja, wenn er die Geschichte der alten Imperien erzählt. Bei ihm ist es anders. Er reiht die aufkommenden Imperien aneinander, lässt sie auf die Bühne treten, sich dort kurz verbeugen und dann wieder von der Bühne treten. Denn im Zentrum von Pryszynskis Herleitung steht die These, dass die Vereinigten Staaten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion als erste und einzige, und das muss man hier doppelt unterstreichen, als einzige globale Supermacht ohne ernstzunehmenden Rivalen dasteht. Und das betrachtet Pryszynski als einen historisch beispiellosen Zustand. Er nennt das im Ergebnis das Konzept der Hegemonie neuen Typs. Die US-Herrschaft ist nicht territorial oder klassisch imperial geprägt, wie er das beschreibt, sondern basiert auf Netzwerken, Institutionen, Technologie und vor allem kultureller Dominanz. Wir kommen noch dazu, wir kommen auch noch zu diesen Teilen, diesen vier Ausübungen der US-Herrschaft, diese Domänen. In seinem zweiten Teil, dem strategisch-analytischen Teil, ja, wo er sein Schachbrett analysiert, den eurasischen Raum, die geografische und geopolitische Mitte des ganzen Buchs, auch in dieser Architektur, ja, im wahrsten Sinne, das ist Eurasien. Pryszynski definiert diesen Raum als das große Schachbrett, auf dem sich die Zukunft der globalen Ordnung entscheidet. Er unterteilt diesen Kontinent in strategisch relevante Zonen und strategisch relevante Akteure. Zum einen geostrategische Hauptakteure und geopolitische Dreh- und Angelpunkte. Auch dazu kommen wir noch. In der Diagnose bestimmt er die Rolle der EU als sogenannten demokratischen Brückenkopf für die US-Interessen und beleuchtet das damit einhergehende Pulverfass um die EU-Staaten, Russland und die geografisch dazwischenliegende Ukraine. Und das alles zum Zeitpunkt 1996. Im letzten Teil seiner strategischen Analyse, also dem mittleren Teil seines Buchs, widmet er sich dem asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere diesem Machtdreieck USA, China, Japan. Dieses Kapitel folgt der Logik einer geopolitischen Inventur. Also, welche Kräfte gibt es dort? Wo entstehen Risiken? Wo muss gegengesteuert werden? Wo muss gefördert werden? Beziehungsweise Abhängigkeiten geschaffen werden? Der letzte große Block des Buchs von Pryszynski fasst die gewonnenen Erkenntnisse, also aus dem diagnostischen und dem analytischen Teil, zusammen und richtet den Blick nach vorn. Pryszynski warnt vor einer multipolaren Welt ohne klaren Führer, also ohne USA. Nennt das, also diese Gefahr, eine weltweite Anarchie und plädiert für eine bewusste Gestaltung der amerikanischen Vormachtsrolle. Nicht nur militärisch, sondern auch politisch und ideologisch. Pryszynski entwirft schließlich ein strategisches Zielbild, eine stabile, von den USA dominierte Weltordnung, die langfristig in Richtung eines globalen Gleichgewichts und der US-Vormundschaft steuert, ohne zu behaupten, dass diese ewig wäre, also die US-Vormundschaft. Ja? Daraus leitet er dann Perspektiven bzw. Handlungsempfehlungen auch ab, wie man dorthin kommt. Das Buch ist also keine lose Aneinanderreihung geopolitischer Beobachtung, sondern durchzieht eine kohärente Linie. Zuerst wird die weltgeschichtliche Sonderstellung der USA herausgearbeitet. Dann wird das geopolitische Terrain kartiert, auf dem diese Stellung behauptet werden muss. Und schließlich werden die konkreten strategischen Implikationen und Maßnahmen aufgezeigt. Man könnte es ganz, ganz kurz fassen, die Struktur spiegelt quasi die imperiale Logik wieder, verstehen, ordnen, beherrschen. In der aktuellsten Ausgabe gibt es, muss ich dazu sagen, in der aktuellsten deutschen Ausgabe gibt es nicht nur ein Vorwort vom damaligen deutschen Außenminister Genscher, sondern auch noch ein paar Seiten Ausblick und Nachwort von Prischinski selbst, und zwar 20 Jahre nach der Erscheinung, also von 2016. Und das macht auch die neue Auflage nochmal sehr lesenswert, denn die Teile sind wirklich nochmal sehr spannend. Also wie bereits jetzt in der Einführung angerissen, liegt weniger die Brisanz in diesem Buch darin, wie wenn wir jetzt aus der Kommunistenkneipe eine imperialistische Einordnung vornehmen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, Jörg Ronauer und ich sprechen im roten Faden über die Außenpolitik und kommen dann zu entsprechenden Schlussfolgerungen und verknüpfen das Ganze mit den Produktionsverhältnissen in den Gesellschaften. Das ist ja die eine Sache, aber das Ganze bekommt ja viel mehr Gewicht, wird ja deutlich brisanter in diesen ganzen Ausführungen, wenn sie direkt vom Chefstrategen persönlich stammen. Also, weshalb ich heute auch einige Passagen aus dem Buch direkt zitieren möchte. Ja? Einfach um doppelt zu unterstreichen, das sind jetzt keine Beschreibungen irgendwie aus einer marxistischen Analyse, sondern das ist tatsächlich die nüchterne Betrachtung des Chefstrategen oder eines wichtigen Chefstrategen der US-amerikanischen Außenpolitik. Ja. Ich hoffe dabei, die wichtigsten inhaltlichen Punkte abzudecken, aber natürlich auch neugierig zu machen, das ganze Buch zu lesen, denn diese Buchempfehlung möchte ich jetzt hier am Anfang von unserem Special nochmal doppelt unterstreichen. Eben schon eingeführt dieser Begriff, eine Hegemonie neuen Typs, ja, und das Ganze mit einer globalen Ordnung, mit einem globalen Ordnungssystem. Das hat Prischinski im Sinn. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion betreten die USA das postsowjetische Zeitalter als historisch einzigartige Machtformation. Eine globale Hegemonie neuen Typs. Für Prischinski ist das keine bloße Fortsetzung alter Imperien, sondern ein qualitativ neuer Zustand. Die USA sind keine klassische Weltmacht. Sie sind die einzige. Und ihre Vormachtstellung gründet sich auf vier entscheidenden Domänen. Erstens der kulturellen Dominanz, also der American Way of Life, als Lebensmodell, als Konsumkultur, als mediale Omnipräsenz. So prägt eben diese kulturelle Dominanz weltweit Vorstellungen, also kulturelle Welten, Werte, Sehnsüchte. Es ist ein Kulturimperialismus, der nicht mit Bajonetten, sondern mit Markenlogos und Blockbustern arbeitet. Die zweite Ebene der Dominanz ist die technologische Überlegenheit. Die Innovationskraft der USA, insbesondere im IT-Bereich, in der Rüstung, Kommunikation, auch in der Biotechnologie. Hier verschafft ihr, also die USA verschafft das strategische Vorteile in fast allen zivilen, aber auch nicht zivilen, also militärischen Bereichen. Die dritte Domäne ist die Rolle als wirtschaftliche Lokomotive, so schreibt das Prischinski 96. Die USA fungieren als Zentrum des globalen Finanzsystems, als Konsummotor und Innovationsmacht. Nicht zuletzt auch aufgrund der Währungsdominanz des US-Dollars, die auf der Bretton Woods-Konferenz von 1944 begründet und durch spätere Loslösung vom Goldstandard weiter zementiert wurde. Der vierte Dominanzbereich ist die weltweite Militärpräsenz. Mit Stützpunkten auf allen Kontinenten, nukleare Abschreckung und Interventionsfähigkeit. Und das hat die USA jederzeit in die Lage versetzt, geopolitische Realitäten militärisch durchzusetzen. Was Prischinski dabei betont, diese Dominanz ist nicht naturgegeben. Sie ist abhängig von strategischer Weitsicht, von Allianzen, symbolischer Überlegenheit und der Fähigkeit, Ordnung zu stiften und nicht nur Macht auszuüben. Also Prischinski ist nun wirklich keiner, der einfach mit dem Hammer draufhaut, der einfach, wie aktuell die Rhetorik von Trump das manchmal zulässt, einfach mit dem Kopf durch die Wand gewaltsam die Interessen durchsetzt. Dieses Vorgehen predigt Prischinski 1996 nicht, sondern er hat zwar immer das Ziel vor Augen, ganz klar die US-Dominanz ist die oberste Doktrin, aber der Weg dahin muss nicht nur gewaltsam sein. Der kann auch mit ganz anderen Mitteln, auch mit Kollaboration, mit Allianzbildung gut durchgesetzt werden. Es ist in der Summe ein globales Ordnungssystem, das nicht mehr auf der zivilisatorischen Mission oder dem kolonialen Selbstbild beruht, also wie wir das aus der Vergangenheit von Kolonialmächten häufig kennen, sondern dieses Ordnungssystem fußt auf der Fähigkeit, Weltpolitik nach eigenen Regeln zu strukturieren. Der neue Hegemon muss zugleich kontrollieren, er muss integrieren und das ist ganz wichtig, er muss auch als legitim anerkannt werden. Ich möchte nochmal auf die zwei wichtige, aus Zeitgründen nur auf zwei der wichtigen Domänen in diesem globalen Ordnungssystem eingehen. Also zunächst nochmal auf die Dominanz in der militärischen Domäne und die NATO als Ordnungsarchitektur. Also die militaristische Omnipräsenz der USA mit weit über 1000 Militärstützpunkten außerhalb des US-amerikanischen Nationalstaats. Das ist mehr als nur eine Frage, aber auch von Truppenstärke oder halt eben diesen vielen Militärstützpunkten oder Zahlen der Rüstungsausgaben. Viel entscheidender oder noch zusätzlich entscheidend ist, wie institutionalisiert und verankert das Ganze ist. Das zentrale Instrument, die NATO, wurde ja ursprünglich gegründet 1949 als Abschreckung gegen die Sowjetunion. Ja, wurde dann aber rasch zum Rückgrat einer US-dominierten Sicherheitsarchitektur in ganz Europa. Dann kam ja das Ende des Kalten Krieges. Und was ist mit der NATO passiert? Wurde sie etwa überflüssig? Ist sie verschwunden? Nein, sie wurde nur etwas transformiert. Vom, in Anführungsstrichen, Verteidigungsbündnis zur Interventionsallianz. Pschinski erkennt hier ein geopolitisches Werkzeug zur Einflussnahme auch auf innereuropäische Entwicklungen. Von der Osterweiterung bis zur Konfliktbearbeitung auf dem Balkan. Die militärische Dominanz der USA stützt sich nicht nur auf Gewaltmittel, sondern auf eine ganze Architektur von Abhängigkeiten, Verträgen, Befehlsstrukturen, eingebettet in das Selbstverständnis der westlichen, Sicherheit. Nennen wir das mal Sicherheit. Er nennt es Sicherheit, ich würde es vielleicht auch nochmal anders nennen. Aber der Punkt ist, die NATO nimmt hier wirklich eine wichtige institutionalisierte Funktion für die US-Interessen ein. Und 1996, als das Buch erschienen ist, war die NATO-Osterweiterung ja nicht abgeschlossen, sondern sie war im vollen Gange. Sie wurde geplant, sie wurde strukturiert. Ja, gegen die Äußerung des deutschen Außenministers Genscher, ja, zu dem kommen wir an späterer Stelle nochmal, der gesagt hat, so etwas würde es nicht geben. Und Pschinski ist ein starker Befürworter der NATO-Osterweiterung gewesen, zu jedem Zeitpunkt. Das ist dieser militärische Arm. Kommen wir nochmal zu einem zweiten Dominanzfeld in diesem globalen Ordnungssystem, das Pschinski beschreibt. Und zwar die ökonomischen Domänen und diese Steuerungsinstrumente. Die ökonomische Weltordnung wurde nach 1945 bewusst unter US-Führung gestellt, beziehungsweise von ihr gestaltet, mit dem Ziel, die Sowjetunion ökonomisch zu isolieren und ein kapitalistisches Weltwirtschaftssystem zu stabilisieren. Institutionen wie der Internationale Währungsfonds, die Weltbank oder später auch die Welthandelsorganisation, die wurden nicht als neutrale Regelwerke geschaffen, sondern als Instrumente wirtschaftlicher Steuerung. Pschinski deutet sie als Hebel zur Durchsetzung globaler Normen. Unter dem Etikett von, in Anführungsstrichen, Entwicklung und so was wie Liberalisierung, ja, unter diesen Frames oder unter diesen Etiketten geht es dabei um die Durchsetzung der US-amerikanischen Interessen während des Kalten Kriegs. Wer sich verschuldet, muss sich beugen. Nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch. So wirkt diese ökonomische Dominanz der USA in die Tiefe der nationalen Haushaltspolitik ein. Und zwar auch in die soziale Infrastruktur, in die Arbeitsmärkte und das Ganze weltweit. Bevor wir zur geopolitischen Achse Eurasiens kommen, uns quasi direkt auf das Schachbrett begeben, möchte ich hier an der Stelle schon mal den ersten kurzen Auszug aus Pryschinskis Buch vorlesen, der eigentlich seinen nüchternen Ton ganz gut trifft. Er schreibt: Anders als frühere Imperien ist dieses, gemeint ist das US-amerikanische, gewaltige und komplexe globale System nicht hierarchisch organisiert. Amerika steht im Mittelpunkt eines ineinandergreifenden Universums, in dem Macht durch dauerndes Verhandeln, im Dialog, durch Diffusion und im Streben nach offiziellem Konsens ausgeübt wird. Selbst wenn diese Macht letztlich von einer einzigen Quelle, nämlich von Washington DC, ausgeht, das ist auch der Ort, wo sich das Machtpoker abspielt. Und zwar nach amerikanischen Regeln. Schreibt er. Dann geht er hier noch weiter drauf ein, die Vormachtstellung Amerikas hat somit eine neue internationale Ordnung hervorgebracht, die viele Merkmale des amerikanischen Systems als solchem im Ausland nicht kopiert, sondern auch institutionalisiert. Und dann führt er eben auf die NATO, NAFTA, AIPAC, WTO und auch den Internationalen Gerichtshof. Entweder Zukunft oder Rakete, wir haben nur den einen Planeten. Im Namen der Menschheit, die weiterleben muss. Weg mit dem NATO-Raketenbeschluss. Im Namen der Menschheit, die weiterleben muss. Weg mit dem NATO-Raketenbeschluss. Gehen wir auf das Schachbrett. Amerikas geopolitischer Hauptgewinn ist Eurasien, konstatiert Pryschinski. Und damit setzt er an einem strategischen Punkt an, der die Weltgeschichte seit Jahrhunderten strukturiert. Die Landmasse Eurasien, die sich von Lissabon bis nach Wladiwostok erstreckt, ist nicht nur geografisch das Herz der Weltinsel, sondern das Schachbrett, auf dem der Kampf um globale Vorherrschaft ausgefochten wird. Schon immer war das Ringen um regionale Kontrolle, das Streben nach Machtprojektion und Einflusssphären in dieser Region ein zentraler Treiber imperialer Politik. Doch anders als in klassischen Zwei-Mächte-Konstruktionen des Kalten Krieges zum Beispiel, besteht das geopolitische Spiel, also dieses Schachbrett, das er beschreibt, eben nicht aus Schwarz und Weiß. Es besteht nicht aus zwei Spielern mit gleicher Machtverteilung. Es ist ein Spiel mit mehreren Spielern, und zwar ganz unterschiedlicher Stärke, Dynamiken und unterschiedlichen Interessen vor allem. Es ist ein asymmetrisches Schachbrett mit asymmetrischen Kräftemessen. Das Spielfeld teilt sich auf: im Westen, Eurasien im Westen, liegt quasi heute komplett so die Europäische Union mit ihrem Schengen-Raum und den Binnenmarktstrukturen. In der mittleren Zone, da dominiert immer noch Russland und die ganzen rohstoffreichen Staaten da drumherum, um Zentralasien, Kasachstan und so weiter. Usbekistan könnte man jetzt alle auflisten. Im Osten Eurasien stehen wirtschaftlich und strategisch Schwergewichte wie China und Japan. Auch Indonesien ist hier Pryschinski sehr wichtig, die stehen dort bereit. Und im Süden ballen sich die Konfliktlinien des Nahen und Mittleren Ostens mit den Akteuren wie Türkei, dem Iran, dem Irak, Syrien, Pakistan, Israel oder Afghanistan. Wie die USA jetzt da reinpassen, erklärt uns der Politologe und ich denke doch Kollege von Pryschinski, nämlich Samuel P. Huntington. Der schreibt: Ohne die Vorherrschaft der USA wird es auf der Welt mehr Gewalt und Unordnung und weniger Demokratie und wirtschaftliches Wachstum geben, als es unter dem überragenden Einfluss der Vereinigten Staaten auf die Gestaltung der internationalen Politik der Fall ist. Die Fortdauer der amerikanischen Vorherrschaft ist sowohl für das Wohlergehen und die Sicherheit der Amerikaner als auch für die Zukunft von Freiheit, Demokratie, freier Marktwirtschaft und internationaler Ordnung in der Welt von zentraler Bedeutung. Ja, das klingt fast schon so ein bisschen wie die Truman-Doktrin. Pruschinski betont, dass die USA ihre hegemoniale Position in Eurasien nicht passiv behaupten können. Sie müsse aktiv investieren, politisch sowie militärisch. Und zwei grundlegende Voraussetzungen hält er dafür für unerlässlich. Das erste ist die Bereitschaft zur ökonomischen Selbstbeschränkung. Und damit meint er durch die Finanzierung hoher Verteidigungsausgaben. Und zwar ohne, dass dabei unmittelbare Renditen zu erwarten sind. Das ist dieser eine Teil, diese Selbstbeschränkung bzw. ökonomische Bereitschaft. Das zweite, was die USA leisten müssen, ist die Aufopferungsbereitschaft einer imperialen Nation. Also in Kauf nehmen von Verlusten, und gemeint sind vor allem Berufssoldaten. Also es werden Kriege geführt werden müssen zur Stabilisierung, das ist die militärische Durchsetzung, zur Stabilisierung der US-Vorherrschaft. Und dabei sterben US-amerikanische Soldaten. Und das ist eine Forderung, die Pruschinski mit hineinträgt. Ja. Ökonomische Aufwendungen für den Rüstungshaushalt. Wir könnten jetzt viel diskutieren über den militärisch-industriellen Komplex. Doch genau hier zeigt sich ein strukturelles Dilemma der amerikanischen Vormachtstellung. Eine imperiale Ordnung muss durchgesetzt werden. Das politische Selbstverständnis der USA als Demokratie, was auch immer das für ein Demokratieverständnis ist, aber prinzipiell erschwert das erstmal diese Mobilisierung, auch gerade der militärischen Durchsetzung. Pruschinski benennt diesen Widerspruch offen. Und gleich folgt dazu auch noch ein prägnantes Beispiel, das eben genau diese Spannung so ein bisschen auf den Punkt bringt. Denn das verhandelt er ziemlich viel, die US-amerikanische Bevölkerung. Der ist das überhaupt nicht so wichtig. Die stehen gar nicht so sehr auf die internationalen Verwicklungen der USA. Die wollen eher Ruhe im isolationistischen Bereich. Ne? Also historisch ist dieser geopolitische Zugriff auf Eurasien kein amerikanisches Monopol. Besonders Deutschland hat ja immer wieder seinen Blick nach Osten gerichtet. Und das ja auch nicht nur kulturell, sondern ganz explizit militärisch, imperialistisch. Der Geopolitiker Harold Mackinder hat dafür die wohl bekannteste Formel geprägt, die ich hier auch nochmal kurz zitieren möchte. Er schreibt: Wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel. Wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt. Also der strategische Kollege Harold Mackinder, dieser Theoretiker oder geopolitische Theoretiker, unterstreicht hier nochmal, wie wichtig Eurasien ist zur Durchsetzung dieser Vormachtstellung, dieser globalen Vormachtstellung. Und dafür ist eben auch gerade in der deutschen Geschichte dieser Expansionsdrang in den Osten historisch immer wieder wellenhaft aufgetreten. Die Linie deutscher Expansionsstrategie, die ist sogar sehr lang. Also bereits im Ersten Weltkrieg formulierte Reichskanzler Bethmann Hollweg das sogenannte Septemberprogramm von 1914. Ein detaillierter Plan zur dauerhaften politischen, wirtschaftlichen und territorialen Kontrolle weiter Teile Osteuropas, auch als Siedlungsgebiet. Und schon damals machten sich Kreise wie der Altdeutsche Verband für eine Ostexpansion stark. Siedlungsgebiete und eben auch die Ausbeutung von Rohstoffen. Im Zweiten Weltkrieg wurde diese Stoßrichtung rehabilitiert in Form vom Generalplan Ost. Mit dem Ziel einer ethnischen Neuordnung und der Vernichtung großer Bevölkerungsteile. 20 Millionen Sowjetbürger zeigen, wie brutal die deutschen Faschisten diesen Plan auch verfolgt haben. Ab 1941. Die Wurzeln aber dieser Entwicklung, die reichen tief zurück. Nach der Reichsgründung 1871 kam es ja schon 2 Jahre später zum Gründerkrach 1873, also einer kapitalistischen Überproduktionskrise, auf die nationalistische und auch entstehende imperialistische Reaktionen folgten. Es war eine systemische Krise. Etwas, worüber wir auch mit Josh Fulbert viel gesprochen haben. Ne? Immer nur Krise mit Josh Fulbert haben wir die Folge genannt. 73 ist also systemische Krise des Kapitalismus, also der vorherrschenden Produktionsweise in Europa und auch im wilhelminischen neu gegründeten Reich 1871. Und 1891, also nicht mal 20 Jahre nach Ausbruch dieser Krise, da wurde der Altdeutsche Verband gegründet und der erklärte da schon ganz offen, der alte Drang nach Osten soll wiederbelebt werden, wörtlich. Und diese Rhetorik des Raummangels und der Expansion, der wurde ideologisch aufgeladen mit dem späteren Narrativ vom Volk ohne Raum. Reichskanzler Bernhard von Bülow, der forderte 1897 im Reichstag den Platz an der Sonne. Auch wenn er zunächst eher auf koloniale Expansion zielte, war trotzdem hier schon diese imperiale, ich nenne das jetzt mal Mentalität, genau dieselbe und das war da auch alles schon angelegt. Friedrich Engels, der warnte bereits 1887, also alles sogar im Laufe des 19. Jahrhunderts, war diese Ostexpansion schon sehr weit in der Planung fortgeschritten. Friedrich Engels warnte davor. 1887 war ihm schon klar, dass daraus ein Weltkrieg entstehen könnte. Und er sagte diesen Krieg verblüffend präzise voraus. Ich zitiere ihn hier mal. Und endlich ist kein anderer Krieg für Preußen-Deutschland mehr möglich als ein Weltkrieg. Und zwar ein Weltkrieg von einer bisher nie geahnten Ausdehnung und Heftigkeit. 8 bis 10 Millionen Soldaten werden sich untereinander abwürgen und Europa kahlfressen wie ein Schwarm Heuschrecken. Verwüstungen des 30-jährigen Kriegs komprimiert in 3 bis 4 Jahren. Hungernot, Seuchen, allgemeine Verwilderung, absoluter Zusammenbruch. Kronen werden dutzendfach auf dem Pflaster rollen, ohne dass jemand sie aufhebt. Nur eine Folge ist absolut sicher. Allgemeine Erschöpfung und die Voraussetzung zur endgültigen Siegesbedienung der Arbeiterklasse. 1887 von Engels. Er hatte ja ein Stück weit recht während des Ersten Weltkrieges. 1817, der Sturm auf das Winterpalais, die Oktoberrevolution, die Ausrufung der Sowjetunion. In Deutschland wurde auch 1918 die sozialistische Republik ausgerufen von Wilhelm Liebknecht. Allerdings wurde die Novemberrevolution in Deutschland bekannt niedergeschossen von der SPD-Regierung. Noske, Scheidemann, Ebert hier immer wieder zu nennen. Aber der Punkt ist, auch mit dem letzten Satz hatte er prinzipiell recht. Es war am Ende des Ersten Weltkrieges auch ein Einflusstor für revolutionäre Perspektiven. Sie konnten nur nicht überall durchgesetzt werden. Das deutsche Proletariat oder auch das internationale Proletariat konnte sich die Kräfteverhältnisse nicht für sich revolutionär durchsetzen am Ende des Ersten Weltkriegs. Es gibt sogar noch einen weiteren Eindruck deutscher Expansionsgeschichte Richtung Osten und den finden wir in der Hunnenrede von Kaiser Wilhelm von 1900 während des sogenannten Boxeraufstands in China. Eine Rede, die nicht nur militärischen Vernichtungswillen offenbart, sondern das koloniale Selbstbild auf den Punkt bringt. Wilhelm sagt, es werde kein Pardon gegeben und ich zitiere ihn hier, kein Chinese soll einen Deutschen je wieder scheel anblicken. All das zusammen, was der Altdeutsche Verband da mal gesagt hat, was der Bülow da mal gesagt hat, was der Wilhelm da mal gesagt hat, was der Engels da vorausgesagt hat, das Septemberprogramm, später der Generalplan Ost, all das. All diese Linien münden in das strategische Verständnis, das Preschinski mit seinem Begriff des eurasischen Schachbretts analytisch aufgreift und schon in einen langen historischen Bestand einpflegt. Ja, also wie wichtig ist der eurasische Kontinent? Ja, was ja auch sein Kollege, der Mackinder, geschrieben hat. Ja, wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt. Zwei grundlegende Schritte sind für Pryszynski erforderlich, ja, um das auch durchzusetzen. Erstens, die geostrategisch dynamischen Staaten Eurasiens auszumachen, welche die internationalen Kräfteverteilung möglicherweise entscheidend zu verändern imstande sind, sowie die zentralen außenpolitischen Ziele ihrer jeweiligen politischen Eliten zu entschlüsseln und die sich daraus wahrscheinlich ergebenden geopolitischen kritischen eurasischen Staaten ins Auge zu fassen, die aufgrund ihrer geografischen Lage und oder ihrer bloßen Existenz entweder auf die aktiveren geostrategischen Akteure oder auf die regionalen Gegebenheiten wie Katalysatoren wirken. Ich zitiere weiter, der zweite Grund, eine spezifische US-Politik zu formulieren, die in der Lage ist, die unter Punkt 1, also die eben vorgelesenen, analysierten Verhältnisse auszubalancieren, mitzubestimmen und oder unter Kontrolle zu bekommen, um unverzichtbare US-Interessen zu wahren und zu stärken und eine umfassende Geostrategie zu entwerfen, die auf globaler Ebene den Zusammenhang zwischen den einzelnen Feldern amerikanischer Politik herstellt. Er schreibt, bedient man sich einer Terminologie, die an das brutalere Zeitalter der alten Weltreiche gemahnt hat, so lauten die drei großen Imperative imperialer Geostrategie, jetzt kommen diese drei großen Imperative, Absprachen zwischen den Vasallen zu verhindern. Ganz wichtig. Zweitens, ihre Abhängigkeit in Fragen der Sicherheit zu bewahren. Das ist der zweite große imperiale geostrategische Imperativ. Und der dritte ist, die tributpflichtigen Staaten fügsam zu halten und zu schützen, sowie dafür zu sorgen, dass die Barbarenvölker sich nicht zusammenschließen. Die drei großen Imperative imperialer Geostrategie nach Pryszynski. Es wurde jetzt schon angedeutet, ne? Wir kommen jetzt auch dazu, die geopolitischen Hauptakteure und die geopolitischen Dreh- und Angelpunkte. Ja, wenn man so will, vielleicht die Spielfiguren auf dem großen Schachbrett unseres Chefstrategen Pryszynski. Pryszynski hat eine frappierende Voraussicht. Ja, die geostrategische Tektonik des eurasischen Großraums. Und er skizziert ein Machtgefüge, das heute fast drei Jahrzehnte später, also nach der Erstveröffentlichung, ja, das wird heute erschreckend aktuell. Phasenweise, habe ich anfangs schon gesagt, liest sich das Buch wie ein Drehbuch für die Gegenwart, wohlgemerkt von 1996. Und er kommt halt eben dazu, dass er zunächst ganz akribisch zwischen diesen geopolitischen Hauptakteuren, dazu zählt er Frankreich, Deutschland, Russland, China und Indien, diese fünf, und diese trennt er von den geopolitischen Dreh- und Angelpunkten. Und zu denen zählt er die Ukraine, Aserbaidschan, Südkorea, die Türkei und den Iran. Großbritannien, Japan und Indonesien nennt er auch, die seien zwar wichtige Akteure, würden aber nicht das strategische Gewicht besitzen, das sie in den Rang einer geopolitischen Entscheidungsmacht erhebt, also nicht zu geopolitischen Hauptakteuren. Er schreibt, geostrategische Akteure sind diejenigen Staaten, welche die Kapazität und den nationalen Willen besitzen, über ihre Grenzen hinaus Macht oder Einfluss auszuüben, um den geopolitischen Status quo in einem Amerikas Interesse berührenden Ausmaß zu verändern. Sie sind in geopolitischer Hinsicht potenziell und oder tendenziell unberechenbar. Wiederum geopolitische Dreh- und Angelpunkte definiert er. Es sind Staaten, deren Bedeutung nicht aus ihrer Macht oder ihrer Motivation resultieren, sondern sich vielmehr aus ihrer prekären geografischen Lage und aus den Folgen ergeben, die ihr Verhalten aufgrund ihrer potenziellen Verwundbarkeit bestimmen. Geopolitische Angelpunkte sind meistens durch ihre Geografie geprägt, der sie in einigen Fällen insoweit eine Sonderrolle zu verdanken, als sie entweder den Zugang zu geopolitischen wichtigen Gebieten festlegen oder einem geostrategisch bedeutsamen Akteur bestimmte Ressourcen verweigern können. In einigen Fällen mag ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt für einen dynamischen Staat oder sogar eine Region als Verteidigungsschild fungieren. Das ist die Unterscheidung der geopolitischen Hauptakteure und geopolitischer Dreh- und Angelpunkte. Bemerkenswert ist, dass Brzezinskis Charakterisierung Deutschlands und Frankreichs, beide Nationen, ja, die davon beseelt seien vom Projekt eines vereinten Europas, da schreibt er, Frankreich strebt nicht nur eine zentrale politische Rolle in einem geeinten Europa an, sondern sieht sich auch als Nukleus einer Gruppe von Mittelmeeranrainern und nordafrikanischen Staaten, die Probleme haben. Deutschland ist sich in zunehmendem Maße seines besonderen Status als wichtigster Staat Europas bewusst, als wirtschaftlicher Motor der Region und künftig Führungsmacht der Europäischen Union. Ja, und das alles bestimmt er 1996. Er schreibt auch, zunehmend fühlen sich sowohl Frankreich als auch Deutschland dazu berufen, die europäischen Interessen in ihren Beziehungen mit Russland zu vertreten. Und Deutschland hält wegen seiner geografischen Lage an der Option einer besonderen bilateralen Vereinbarung mit Russland fest. Wohlgemerkt 1996. Dann wird das Buch immer konkreter und kleinteiliger. Brzezinski dekliniert die Interessenslagen, Konfliktlinien und strategischen Abhängigkeiten sämtlicher relevanten geopolitischen Hauptakteure durch. Das ist analytisch wirklich sehr, sehr informativ, aber eben für unser Format kleines Büchertisch zu detailliert und zu kleinteilig. Wir heben mal hier an der Stelle nur den zentralen Punkt hervor, die Ukraine. Sie nennt Brzezinski wörtlich einen geopolitischen Dreh- und Angelpunkt, dessen Zukunft entscheidend für das Gleichgewicht auf dem eurasischen Kontinent sei. Eine Prognose, die im Lichte der Ereignisse seit 2014, also dem Euromaidan, ja, sehr zutreffend zu sein scheint. Er schreibt, die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiger Staat zur Transformation Russlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr. Es kann trotzdem nach einem imperialen Status streben, würde aber dann ein vorwiegend asiatisches Reich werden, das aller Wahrscheinlichkeit nach im lähmenden Konflikte mit aufbegehrenden Zentralasiaten hineingezogen würde, die den Verlust ihrer erst kürzlich erlangten Eigenstaatlichkeit nicht hinnehmen und von denen andere islamischen Staaten im Süden Unterstützung erhalten würden. Auch wieder 1996. Er geht dann auch noch natürlich weiter ein auf Aserbaidschan und so weiter. Also all das wird hier ausgearbeitet in diesem Buch. Zum Abschluss dieses Abschnitts bündelt Brzezinski seine geopolitische Bestandsaufnahme in 5 Schlüsselfragen und leitet daraus Amerikas strategische Optionen ab. Europa wird dabei klar als in Anführungsstrichen demokratischer Brückenkopf beschrieben. Seine Ostflanke mit NATO und EU-Osterweiterung wird dabei zum zentralen Vorposten einer amerikanisch dominierten Weltordnung. Also zu diesen 5 Fragenkomplexen, die er da am Ende resümiert, zählen: Welches Europa soll sich Amerika wünschen und mithin fördern? Zweitens, welches Russland ist in Amerikas Interesse und was kann Amerika dazu beitragen? Drittens, wie stehen die Aussichten, dass im Zentrum Eurasiens ein neuer Balkan entsteht? Und was sollte Amerika tun, um diese daraus entstehenden Risiken zu minimieren? Der 4. Fragenkomplex, zu welcher Rolle in Fernost sollte man China ermutigen? Und welche Folgerungen sind aus dem bisher Gesagten nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern auch für Japan abzuleiten? Der 5. Fragenkomplex, welche neuen eurasischen Koalitionen sind denkbar, die den Interessen der USA überaus gefährlich werden könnten und was muss dagegen getan werden, um das Ganze auch auszuschließen? Und hier muss ich jetzt einiges überspringen, aber kommen wir zu Amerikas zentralen Zielen. Brzezinski bringt das Ganze in 3 Punkten zusammen, was er als Amerikas Ziele definiert. Und Die sind wie folgt aufgelistet. Das Engagement der USA für die Sache der europäischen Einigung ist vonnöten, um die moralische und Sinnkrise, die Europas Lebenskraft geschwächt hat, wieder wettzumachen. Um den weit verbreiteten Verdacht der Europäer, Amerika wolle letztendlich gar keine wirkliche europäische Einheit, zu entkräften. Und um dem europäischen Unterfangen die notwendige Dosis demokratischer Begeisterung einzuflößen. Dies erfordert ein klares Bekenntnis Amerikas, Europa als seinen globalen Partner zu akzeptieren. Also wieder diese Allianzbildung. Ja. Er sagt hier demokratische Begeisterung, vielleicht ist gar nicht die politische Form gemeint, sondern die ökonomische einer freieren Marktwirtschaft. Vielleicht ist das gemeint, das lässt Brzezinski offen. Sein zweites zentrales Ziel ist kurzfristig, und zwar eine taktische Opposition gegen die französische Politik und eine Unterstützung der deutschen Führungsrolle gerechtfertigt. Langfristig wird ein geeintes Europa zu einer klaren politischen und militärischen Identität finden müssen, wenn ein echtes Europa tatsächlich Wirklichkeit werden soll. Dies erfordert eine gewisse Annäherung an den französischen Standpunkt hinsichtlich der Machtverteilung in den transatlantischen Institutionen. Ja, denn Frankreich war hinsichtlich der US-Vorherrschaft immer renitenter als die Deutschen seit 1945. Drittens, als amerikanisches Ziel, weder Frankreich noch Deutschland sind stark genug, um Europa nach ihren Vorstellungen zu bauen oder mit Russland die strittigen Probleme zu lösen, die eine Festlegung der geografischen Reichweite Europas zwangsläufig aufwirft. Dies erfordert ein energisches, konzentriertes und entschlossenes Einwirken Amerikas, besonders auf die Deutschen, um die Ausdehnung Europas zu bestimmen und um, mit vor allem für Russland, derart heiklen Angelegenheiten wie dem etwaigen Status der baltischen Staaten und der Ukraine innerhalb des Europäischen Staatenbundes fertig zu werden. Hier auch nochmal der Verweis, des Buches 1996 erschienen. Noch sind hier die Waffen kalt, doch der Friede wird nicht alt, hält nicht jeder schützend über ihn die Hand. Go home, ami, ami, go home, spalte für den Frieden dein Atom, sag goodbye dem Vater rein. Amerikas zentrales geostrategisches Ziel in Europa lässt sich also ganz einfach zusammenfassen. Und zwar von Brzezinski. Durch eine glaubwürdige transatlantische Partnerschaft muss der Brückenkopf der USA auf dem eurasischen Kontinent so gefestigt werden, dass ein wachsendes Europa ein brauchbares Sprungbrett werden kann, von dem aus sich eine internationale Ordnung der Demokratie und Zusammenarbeit nach Eurasien hinein ausbreiten lässt. So bestimmt er selbst das finale Ziel. Interessant ist auch, wie Brzezinski auf die Position von Deutschland schon 96 blickt. Er schreibt, gegenwärtig sind die Interessen Deutschlands mit denen von EU und NATO deckungsgleich. Und jetzt ist was, finde ich, sehr, sehr Interessantes und sogar innerlich geläutert. Selbst die Sprecher des linksgerichteten Bündnis 90 Die Grünen, 1996, haben eine Erweiterung von NATO und EU befürwortet. Doch sollte der Einigungs- und Erweiterungsprozess zum Stillstand kommen, spricht einiges dafür, dass die deutsche Vorstellung von einer europäischen Ordnung nationalistischere Züge annehmen würde, zum potenziellen Nachteil der Stabilität in Europa. Wolfgang Schäuble, der Fraktionsvorsitzende der Christlichen Demokraten im Deutschen Bundestag und ein möglicher Nachfolger von Kanzler Kohl, brachte diese Auffassung mit der Feststellung zum Ausdruck, Deutschland sei nicht länger das westliche Bollwerk gegen den Osten, wir sind in die Mitte Europas gerückt. Und er betonte, dass Deutschland während des gesamten Mittelalters daran beteiligt war, in Europa Ordnung zu schaffen, so nennt er das. Das von Wolfgang Schäuble. Das Interessante ist, an der anderen Stelle betont Brzezinski, wie interessant er eigentlich die Position schon 96 von Bündnis 90 Die Grünen interpretiert, nämlich als potenziell besseren transatlantischen Anker für die US-Außenpolitik noch geeigneter als die von, wie er hier sagt, Schäuble von CDU. Das Potenzial, die US-amerikanischen Interessen direkt auszudrücken, erkennt Brzezinski schon sehr früh bei der Grünen Partei. Die Ende 1991 vollzogene Auflösung der Sowjetunion beschreibt Brzezinski in einem Kapitel als ein schwarzes Loch mitten in Eurasien. Er tariert den neuen geopolitischen Rahmen Russlands aus, legt die Verhältnisse der GUS-Staaten, also der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, die aus mehreren Nachfolgestaaten der Sowjetunion bestehen, diese Verhältnisse legt er dar. Das geopolitische Machtvakuum, das dadurch entstanden ist, stellt er auch in den Kontext der NATO-Osterweiterung. In dem Zusammenhang nochmal der Verweis auf das zynische Vorwort des deutschen Außenministers Genscher, der ja gesagt hat, Zitat, und zwar 1990 im Februar, wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, sondern das gilt ganz generell. Das hat Genscher im Februar 1990 gesagt. Im letzten großen analytischen Abschnitt seines Buchs richtet Brzezinski den Blick auf den pazifischen Raum und beschreibt die dortige geopolitische Konstellation als fernöstlichen Anker der amerikanischen Weltordnung. Gemeint ist das strategische Dreieck zwischen den USA, China und Japan. Eine fragile Struktur aus wirtschaftlichen Abhängigkeiten, historischen Hypotheken und geopolitischen Rivalitäten. Die Beziehung zwischen den USA und Japan ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs von sicherheitspolitischen, ja, immer dieses sicherheitspolitischen, jedenfalls von Asymmetrien, von Machtasymmetrien geprägt. Der Vertrag über gegenseitige Sicherheit von 1952 bildet die Grundlage für Japans militärische Einbindung oder auch Abhängigkeit in oder von dem amerikanischen Machtbereich. Brzezinski sieht in dieser Allianz einen unverzichtbaren Pfeiler der amerikanischen Präsenz im pazifischen Raum. Japan, so eben seine Einschätzung, ist auf globaler Ebene eine wirtschaftliche Großmacht, global, aber regional durch seine imperiale Vergangenheit belastet, ja, insbesondere im Verhältnis zu China, aber auch in Korea. Man könnte so ein bisschen polemisch runterbrechen, die ganzen Nachbarn haben noch ein Hühnchen zu rupfen mit Japan. Die Beziehungen zwischen China und Japan sind tief von der Geschichte gezeichnet. Die Besetzung Taiwans durch Japan 1895, nämlich nach dem ersten japanisch-chinesischen Krieg. Dann im Zweiten Weltkrieg, da eskaliert es ja dann komplett, da haben der japanische Imperialismus brutal mit dem Überfall auf China 1937 und den, ja, kann man nachschlagen, da gab es in Nanking, gab es da viel Geschichte, Gräueltaten. Und diese historischen Wunden, die wirken bis heute nach und unterminieren auch Japans außenpolitische Integrationsfähigkeit in diesem pazifischen Raum. Das Verhältnis zwischen USA und China, also dieser dritte Schenkel von diesem Dreieck, der wiederum ist durch strategisches Misstrauen, wirtschaftliche Verflechtung und ganz unterschiedliche politische Systeme geprägt. Schon 1996 betrachtete Brzezinski, und das ist jetzt auch wieder interessant, ne, dass wir hier immer aus heutiger Warte 30 Jahre eigentlich in die Vergangenheit blicken, dort betrachtete Brzezinski China als potenziellen globalen Herausforderer, aber eben damals noch nicht als Weltmacht. Er ordnete vielmehr das Land als regionale Ordnungsmacht mit wachsendem Einfluss ein. In seinem Nachwort aus der jetzt neuen deutschen Ausgabe, die ich hier liegen habe, von 2006, 20 Jahre nach dem Erscheinen, da zeigt sich bereits ein deutlich veränderter Ton. Ne? Also Brzezinski Sicht auf China ist natürlich in diesen 20 Jahren auch deutlich verändert, ganz objektiv. Hier sieht Brzezinski jetzt China auf dem Weg zur tatsächlichen globalen Gegenspieler der USA. Das ist ein besonders brisanter Punkt, ne? Und den betont hier auch Brzezinski dann auch in seinen Ausführungen. Und zwar in der Überschneidung von chinesischen Einfluss- und Interessenssphären mit jenen der amerikanisch-japanischen Allianz. Und das ist auch wieder das Schöne. Preschinski schreibt von Einfluss- und Interessenssphären. Er schreibt nicht irgend so eine Scheiße von befreundeten Nationen oder irgend sowas. Oder um Wertegemeinschaften. Also sowas findet man bei Preschinski nicht. Sondern es sind Interessenssphären, es sind Einflusssphären. Es geht um Absatzmärkte. All das wird ja auch mit eingerechnet. Ja. Die Gefahr jetzt für die USA eines systemischen Konflikts, die sei nicht mehr ausgeschlossen, schreibt er. Die Rivalität drohe zum geopolitischen Flächenbrand zu werden. Sollte, ja, jetzt strategische Fehlkalkulation hinzukommen. Und da haben wir angefangen mit Obama, dem Pivot to Asia, Decoupling und so weiter. Also die US-amerikanische Außenpolitik hat ja strategischen Umgang, auch militärische Präsenz, verschiedene Kreuzer, die da im südchinesischen Meer rumschippern und Bedrohungslager, Aufrüstung von Taiwan und so weiter. Philippinen spielen da eine wichtige Rolle. All das, was ich noch weiterhin mit Jörg Kronauer im Roten Faden diskutieren werde, all diese Gegebenheiten, besteht Preschinski drauf, sollte man sehr, sehr gut kalkulieren, ne? Denn strategische Fehlkalkulationen könnten hier für die US-amerikanische Vorherrschaft im pazifischen Raum, aber auch im großen Schachspiel eine Gefahr sein. Und der Bezug zur Thukydides-Falle ist dabei gar nicht unangebracht. Also China als das aufstrebende Sparta in diesem Vergleich, das den Status quo der etablierten Hegemonialmacht USA, dem modernen Athen, wenn man so will, herausfordert. Dieses Thukydides-Falle kommt von dem peloponnesischen Historiker Thukydides. Habe ich schon mal diskutiert, irgendwann mit Peter Wahl bei der marxistischen Studienwoche und auch mit Jörg Kronauer schon. Also das ruhig nochmal angucken, das wird immer wieder bemüht, was das gerade für eine Thukydides-Falle ist. Preschinski benennt diese Gefahr implizit, indem er auf das strukturelle Dilemma einer imperiellen Stabilisierungspolitik in einer multipolaren Welt verweist. Ne, das ist für ihn dann ein Zustand, der gefährlich ist. Ich zitiere hier nochmal den guten Preschinski, auch über einen längeren Abschnitt, denn die geostrategischen Implikationen für die USA liegen hier auf der Hand, so schreibt er. Amerika ist geografisch zu weit entfernt von diesem Bereich um China, um diesen Teil Eurasiens eine beherrschende Rolle zu spielen, also um vor Ort zu sein, um präsent zu sein. Aber die USA ist zu mächtig, um unbeteiligt zuzusehen. Alle Staaten der Region betrachten Amerikas Engagement als für ihr Überleben notwendig, sagt er. Russland ist einerseits zu schwach, um in dieser Region wieder unter seine Herrschaft, ja, die darunter zu zwingen, sagt er. Oder andere davon fernzuhalten. Dafür wäre Russland auch zu schwach. Und andererseits ist Russland aber zu nahe und zu stark, um ausgeschlossen zu werden. Wie ist es mit der Türkei? Die Türkei und der Iran sind stark genug, um ihren Einfluss geltend zu machen, aber ihre Anfälligkeit für ethnische Konflikte könnte dazu führen, dass die Region, ja, mit der Bedrohung aus dem Norden und den internen Auseinandersetzungen nicht mehr fertig werden. China selbst ist zu mächtig, um nicht von Russland und den zentralasiatischen Staaten gefürchtet zu werden. Doch Chinas Präsenz in der Region und seine wirtschaftliche Dynamik erleichtern es den zentralasiatischen Staaten, auch das Interesse der Welt auf sich zu ziehen. Amerikas primäres Interesse muss folglich sein, mit dafür zu sorgen, dass keine einzelne Macht die Kontrolle über dieses Gebiet erlangt. Und dass die Weltgemeinschaft ungehindert finanziellen und wirtschaftlichen Zugang zu ihr hat. Ich wiederhole den Satz nochmal. Amerikas primäres Interesse muss folglich sein, mit dafür zu sorgen, dass keine einzelne Macht die Kontrolle über dieses Gebiet erlangt und dass die Weltgemeinschaft ungehinderten finanziellen und wirtschaftlichen Zugang zu ihr hat. Geopolitischer Pluralismus wird nur dann zu einer dauerhaften Realität werden. Geopolitischer Pluralismus, geiles Wort. Wenn ein Netz von Pipeline- und Transportrouten die Region direkt mit den großen Wirtschaftsknotenpunkten der Welt verbindet, über das Mittelmeer und das Arabische Meer, ebenso wie auf dem Landweg. Somit kann das Bemühen Russlands alleine über den Zugang zu bestimmen nicht hingenommen werden, da es der regionalen Stabilität abträglich ist. Russland aus der Region auszuschließen ist indes weder wünschenswert noch machbar. Und ebenso wenig ist es sinnvoll, Feindseligkeit zwischen den neuen Staaten des Gebietes und Russland zu schüren. So erstmal die Einschätzungen von Prischinski auch zu diesem strategischen Feld im Norden Eurasiens, aber auch im mittleren Teil Eurasiens und auch vor allem im östlichen, jetzt am Ende behandelten Teil Eurasiens. Kommen wir zu seinen Schlussfolgerungen. Die Schlussfolgerungen von Prischinski lauten am Ende des Buchs so: Es ist an der Zeit, dass Amerika eine einheitliche, umfassende und langfristige Geostrategie für Eurasien als Ganzes formuliert und auch verfolgt. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus dem Zusammenwirken zweier grundlegender Faktoren. Erstens, Amerika ist heute die einzige Supermacht auf der Welt und Eurasien ist der zentrale Schauplatz. Von daher wird die Frage, wie die Macht auf dem eurasischen Kontinent verteilt wird, für die globale Vormachtstellung und das historische Vermächtnis Amerikas von entscheidender Bedeutung sein. Ausschlaggebend für die Dauer und Stabilität der amerikanischen Weltmachtstellung wird sein, wie die Vereinigten Staaten die wichtigsten geostrategischen Spieler auf dem eurasischen Schachbrett einerseits steuern und ihnen andererseits entgegenkommen und wie sie mit den entscheidenden geopolitischen Dreh- und Angelpunkten umzugehen verstehen. In Europa werden Deutschland und Frankreich auch weiterhin die Schlüsselfiguren sein und Amerika sollte sich bemühen, dem bestehenden demokratischen Brückenkopf, gemeint ist Deutschland und Frankreich oder im weiteren Sinne EU, an der westlichen Peripherie Eurasiens zu festigen und zu erweitern. Prischinski ist völlig bewusst dabei, dass die USA hier in der Gestalt einer Weltpolizei aufwartet. Und er schreibt dazu, das Amt des Weltpolizisten, das Amerika geerbt hat, wird daher kaum von Turbulenzen, Spannungen und zumindest sporadischen Gewaltausbrüchen verschont bleiben. Die neue und komplexe internationale Ordnung, die unter amerikanischer Hegemonie zustande kam und ihre Handschrift trägt und innerhalb derer die Kriegsgefahr vom Tisch ist, wird sich wohl auf diejenigen Teile der Welt beschränken, in denen demokratische Gesellschaften und Verfassungen sowie ausgeklügelte, multilaterale, doch ebenfalls von Amerika dominierten Strukturen, also Strukturen, die Macht der USA gestützt haben. Ja, kein Krieg mehr mit der USA steht hier irgendwo in so einem Satz, ne? Die Kriegsgefahr vom Tisch ist. Ja, erleben wir ja jeden Tag. Seine Handlungsmaxime jetzt für die USA, also aus diesen ganzen Diagnosen, strategischen Abwägungen, den Schlussfolgerungen, kommt jetzt der Teil, in dem Prischinski eine Handlungsmaxime ableiten will, ja, für die USA. Und da ist festzuhalten, erstens, dass ein einzelner Staat wirklich die Weltmacht hat, ist etwas Neues, etwas Einzigartiges und das muss allen analytischen Teilen zugrunde liegen. Zweitens, dass diese Weltmacht von einer außereurasischen Staat ausgeht, nicht mehr von einem eurasischen Staat. Das ist neu, das ist wichtig und das muss als Grundlage allen analytischen Schritten vorweggehen, sagt er. Drittens, dass der zentrale Schauplatz der Welt, also Eurasien, ist gemeint, von eben einer außereurasischen Macht dominiert wird. Diese drei Grundlagen setzt er strategisch voraus, um strategische Ziele zu definieren, und zwar kurzfristige, mittelfristige und langfristige. Und dabei wird er auch sehr präzise. Er schreibt, kurzfristig liegt es im Interesse Amerikas, den derzeit herrschenden Pluralismus auf der Landkarte Eurasiens zu festigen und vorzuschreiben. Dies erfordert ein hohes Maß an Taktieren und Manipulieren, damit keine gegnerische Koalition zustande kommt, die schließlich Amerikas Vorrangstellung in Frage stellen könnte. Ganz abgesehen davon, dass dies einem einzelnen Staat so schnell nicht gelänge. Das ist kurzfristige. Das mittelfristige sollte die eben beschriebene Situation allmählich einer anderen weichen, in der auf zunehmend wichtigere, aber strategisch kompatible Partner größeres Gewicht gelegt wird, die veranlasst durch die Führungsrolle Amerikas am Aufbau einer kooperativen transeurasischen Sicherheitssystem mitwirken zu können. Ja, er bringt Tess vorher ins Spiel, ein transeurasisches Sicherheitssystem. Das wäre ein mittelfristiges Ziel, was sich Brzezinski vielleicht vorgestellt hätte. Vielleicht zusammengefasst so eine Art NATO-Erweiterung bis nach China, solange sich alle brav den USA unterordnen. Und schließlich noch langfristig, ganz langfristiges Ziel, so gedacht, könnte sich aus diesem ein globaler Kern echter gemeinsamer politischer Verantwortung herausbilden. Zunächst besteht die Aufgabe darin, sicherzustellen, dass kein Staat oder keine Gruppe von Staaten die Fähigkeit erlangt, die Vereinigten Staaten aus Eurasien zu vertreiben oder auch nur deren Schiedsrichterrolle entscheidend zu beeinträchtigen. Das ist immer das Wichtige, was zugrunde liegt. Er wird noch praktischer. Er schreibt, praktisch heißt das, es muss allmählich eine Übereinkunft über eine gemeinsame Führung in der NATO erzielt. Frankreichs Interesse an einer Rolle Europas nicht nur in Afrika, sondern auch im Nahen Osten stärker berücksichtigt und eine Osterweiterung der USA anhaltend unterstützt werden. Selbst wenn die EU ein politisch wie wirtschaftlich selbstbewusster Global Player werden sollte, ein transatlantisches Freihandelsabkommen TTIP, war damals noch ein Thema, das bereits eine Reihe prominenter Staatsmänner des Atlantischen Bündnisses befürwortet, könnte außerdem das Risiko verringern, dass es auf wirtschaftlichem Gebiet zu immer stärkeren Rivalitäten zwischen einer geeinten EU und den Vereinigten Staaten kommt. Die Erweiterung von NATO und EU 1996 hätte wohl überdies zur Folge, dass die Europäer sich wieder stärker ihrer Verantwortung für die Welt bewusst werden und zugleich zum Nutzen Amerikas wie Europas. Die durch die erfolgreiche Beendigung des Kalten Kriegs gewonnenen Vorteile der Demokratie festigen. Bei dieser Bemühung steht nichts weniger auf dem Spiel als Amerikas langfristiges Verhältnis zu Europa. Ein neues Europa muss erst noch Gestalt annehmen. Und wenn dieses neue Europa geopolitisch ein Teil des euroatlantischen Raums bleiben soll, ist die Ausdehnung der NATO unumgänglich. Aus diesem Grund sollte keine Vereinbarung mit Russland über die Frage einer NATO-Erweiterung darauf hinauslaufen, dass Russland de facto am Entscheidungsfindungsprozess des Bündnisses beteiligt wird und dadurch den spezifisch euroatlantischen Charakter der NATO aufweicht, während deren neu aufgenommene Mitglieder zu Staaten zweiter Klasse degradiert werden. Damit erhielte nämlich Russland nicht nur die Gelegenheit von Neuem zu versuchen, seine Einflusssphäre in Mitteleuropa wiederzugewinnen, es könnte auch seine Präsenz in der NATO dazu missbrauchen, jede Meinungsverschiedenheit zwischen Amerika und Europa geschickt auszunutzen, um die Rolle der USA in europäischen Angelegenheiten zu schwächen. Also, es darf keinen ernstzunehmenden Rivalen geben. Ich glaube, das hat er so oft geschrieben, das ist so deutlich. Ne? Das ist der wichtigste Punkt. Das ist die oberste Direktive. Kein ernstzunehmenden Rivalen. Die Welt muss marktwirtschaftlich organisiert sein und demokratisch zu sein. Ne? Wenn sie nicht marktwirtschaftlich organisiert ist, dann gibt es keine demokratische Welt. So sieht er die Welt. Und ohne die Supermacht USA bricht die weltweite Anarchie aus. Und genau deshalb darf auf dem Spielbrett keine Kooperation geschlossen werden, die die Hegemonie der USA in Frage stellen könnte. Weder EU noch Russland oder China, sagen wir es konkreter, weder das Bündnis EU und Russland, noch das Bündnis Russland und China, noch das Bündnis EU und China, all diese potenziellen Bündnisse muss die USA für ihren Machterhalt torpedieren oder so einhegen in ihr globales Ordnungssystem, dass keine unkontrollierte Gefahr von ihnen ausgeht. Es muss den USA gelingen, durchzusetzen und zu erhalten, was Brzezinski als Demokratie und Staatenpluralismus begreift. Das bedeutet aber schrankenloser Kapitalismus, unter der Führung des US-amerikanischen bürgerlichen Klasse und militärische Durchsetzung der imperialen Interessen sowie das permanente Unterdrückung jeglicher Unruhestifter. Das ist die Direktive, die Preschinski hier zusammenfasst. In seinem letzten Satz aus dem Kapitel Jenseits der letzten Supermacht schreibt er noch über das Ende der letzten Supermacht, also der USA. Wenn es ihr denn gelingt, die weltweite Anarchie, also diese große Bedrohung, oder das Emporkommen eines Rivalen, um die Macht zu vereiteln, dann kann Folgendes passieren. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte könnte somit eine funktionierende Struktur weltweiter Zusammenarbeit, die auf den geopolitischen Gegebenheiten gründet, entstehen und allmählich die Insignien des derzeitigen Herrschers der Welt annehmen, der vorerst noch die Last der Verantwortung für die Stabilität und den Frieden in der Welt trägt. Ein geostrategischer Erfolg in dieser Zielsetzung wäre dann die durchaus angemessene Erbschaft, die Amerika als erste, einzige und letzte echte Supermacht der Nachwelt hinterlassen würde. Mit diesen bizarren Worten sind wir am Ende unserer heutigen Folge und unseres Specials angekommen. Wir hoffen, euch neugierig gemacht zu haben auf das Buch, aber auch generell etwas Interesse für das breite Feld der Geostrategie und des Imperialismus geweckt zu haben. Kommentiert fleißig, liked die Folge, abonniert uns sowieso und gebt aber auch gerne Feedback. Ja, das Thema wird natürlich spätestens das nächste Mal im Roten Faden mit Jörg Kronauer zum Thema werden. Ich freue mich schon auf den nächsten kleinen Büchertisch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ja, bis zur nächsten Folge in eurer Lieblingskneipe. Ciao! Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt uns eure Solidarität mit einem Like und hinterlasst eure Gedanken in den Kommentaren. Seid auch beim nächsten kleinen Büchertisch dabei, wenn wir zusammen ein weiteres Werk für den gemeinsamen Kampf um Befreiung analysieren. Bis zur nächsten Folge.